ist heut 10 Uhr herein. Oh, welche Nacht, oh, welche Nacht! Verloren ist ein Leben. Der Tod macht mich nicht mehr. Meine Mutter naht mich. Sie steht vor Gott und ich erfülle. Die Sklaven legt ihr Fesseln an. Mein Herz soll ich verwerten. Verschone mich, verschone mich.